Den Protestanten kann es zwar eins sein, ob ein Papst in Rom sei oder nicht, aber dem Freund des Vaterlands ist es nicht eins, ob Tag oder Nacht in Deutschland sei. Patriotismus hat keine Religion, so wenig als die Geschichte. Es gilt um Wahrheit und Freiheit, und beide hängen zusammen. Wir sind Bundesgenossen unter dem Schutz einerlei Gesetze, wir sind Kompatrioten eines gemeinsamen Vaterlands, Söhne einer Familie, wir sind Brüder, können es wenigstens und sollten es billig sein. Welcher rechtschaffene Mann wird seinen Bruder nicht lieber sehend als blind, nicht lieber frei als, sei es nun in Ketten oder seidenen Stricken, gebunden sehen? Karl Friedrich Moser.